Willkommen beim Filmexer-Podcast. Diesmal auch trotzdem noch mit Stefan, Tim und John, aber auch natürlich mit mir, Friede von Grimm, diesmal als Gast dabei. Ja, heute geht es um das Thema Quentin Tarantino. Das ist richtig. Ja, haben wir uns darauf geeinigt, weil keiner David Lynch wollte. Ich glaube, ich habe einfach nichts gesehen. Das hätte vielleicht ganz interessante Erwartungen bei dir geschürt, wenn du dann das ganze Zeug hörst und denkst du so, oh Gott, was kommt denn jetzt? Ohne Mist, ich wollte mal fragen, haben wir nicht schon mal über Quentin Tarantino geredet? Habe ich auch schon überlegt. So, das war mir früher. Ich glaube, wir haben bei diesem Best, aber wir haben über Hateful Eight schon geredet. Ja, aber wir haben auch schon mal über Kill Bill und Pulp geredet, ich bin mir ziemlich sicher. Also es kann, glaube ich, in diesem IMDb 250 die besten Filme da irgendwie. Da habt ihr das kann auch sein, ja. Also über Regisseure haben wir, glaube ich, bisher nur über die Coen-Brüder geredet. Nur zu zweit. Oder wir haben den ganz zum Anfang aufgenommen und nie veröffentlicht. Haben die beide? Am besten brechen wir an dieser Stelle ab. Das war's. Gut, Quentin Tarantino. Ich würde sagen, wir fangen... Wir löschen einfach die alte Folge. Und komm. Ich würde sagen, wir fangen erstmal chronologisch an, wühlen uns mal durch. Ja, hat denn jemand von euch sein Erstlingswerk gesehen? My Best Friend's Birthday. Ja. Ich nicht. Das war nicht in der Box drin. Wann hast du den gesehen? Irgendwie den habe ich gesehen, nachdem er darüber geredet hat. Es gibt einen Quentin Tarantino, es gibt mehrere Quentin Tarantino Bücher, aber es gibt ein Buch, wo er genau erklärt, wie er seine eigene Filmschule durchgangen ist. Kennst du die Geschichte? Kann sein. Aber du kannst ja auch für die anderen Zuhörer erzählen. Und zwar ist es folgendermaßen, also Quentin Tarantino war ja nie auf einer richtigen Filmschule oder sowas. Und seinen allerersten Film, den er gemacht hat, nämlich der, Den hat er Filming on Plastic nennt sich das. Das ist so eine alte Methode, wie man quasi Filme dreht. Also du verdienst dir Geld für den Filmdreh zusammen über halt einen Monat. Und normalerweise wird dann die Technik gelegt von Freitag bis Montag morgens, weil du bezahlst eigentlich nur einen einzigen Arbeitstag, aber Freitag, Samstag, Sonntag drehen und Montag die Technik wieder zurückgeben. Und du drehst quasi immer nur so lange, wie Geld auf deiner Kreditkarte drauf ist. Und danach drehst du wieder nicht mehr für Monate und drehst dann wieder, wenn Geld drauf ist. Deswegen Filming on Plastic. Und er hat den Film über irgendwie... kann sein, dass es nicht ganz stimmt, aber irgendwie 2 Jahre genau gedreht. Und er meinte halt selber, dass das seine Filmschule war, der Film, weil das ganze Zeug, was er am Anfang gedreht hat, war wirklich am Ende des Tages ziemlich, ziemlich schlecht. Aber das, was er am Ende gedreht hat, war dann wirklich gut irgendwie. Und er hat über diese 2 Jahre den Prozess gelernt und das war seine Filmschule. Das heißt, du fandest den Kurzfilm gut? Ich fand ihn gut, ja. Okay. So, ich habe den jetzt nochmal so schnell als Vorbereitung nochmal nachgeholt, weil ich irgendwie so ich Probleme habe, Kurzfilme zu gucken. Vor allem, wenn es so Erstlingsversuchssachen sind, da habe ich irgendwie nicht so... Warum? Weiß nicht, ich habe da keinen Zugang für. Meistens mich gelangweilt nach ein paar Minuten und denke dann so, ach Gott sei Dank, haben die sich verändert und verbessert. So, aber dafür mag ich zum Beispiel meistens Regiedebüts, wirklich so lange Spielfilme sehr, sehr gerne. Weiß nicht, was da los ist, aber ich weiß nicht, ich hatte bei dem Ding schon das Gefühl, dass es durchaus auch, so wie du gesagt hast, schon so war, dass er sich damit ein bisschen ausprobieren konnte und ein bisschen sich das selber alles beibringen konnte. Aber ich fand es ein bisschen unguckbar. So, ich habe nichts gecheckt. Es war halt einfach nur so, was passierte da, wir brauchen mal das und schön, mal wieder gute Musik mit reingepackt. Es wäre immer super interessant zu wissen, welche Szene er wirklich wann gedreht hat in dem Prozess. Ja, das weiß man ja nicht. Ja, ich habe auch ein bisschen geguckt, ob man da irgendwie was sehen kann, aber... Nee, das wirkte dann doch schon ein bisschen aus einem Guss. Mhm. Nee, aber wirklich das Einzige, wo ich dachte, okay, da merkt man schon, gutes Gefühl dafür war halt einfach die Musikauswahl und wie sie inszeniert war. Mhm. Das fand ich sehr, sehr gut. Von wann ist der dann ungefähr? 87. Genau, 87. 87. Okay. Genau. Also 5 Jahre vor Reservoir Dogs. Genau. Und ich konnte dann so ein bisschen verstehen, weil er wurde ja irgendwie bei, wo er den Job für Reservoir Dogs gekriegt hat, wurde er ja auch gefragt irgendwie, ob er denn schon was vorher gedreht hat. Und er meinte ja auch irgendwie so, nein. Also ihm selber ist es anscheinend auch ein bisschen peinlich, so an sich. Tja, meine Güte. Ja, es gibt Schlimmeres, ganz klar, aber ich fand es ein bisschen unguckbar. Ja, und dann kommen wir zum Regiedebüt, Reservoir Dogs von 92. Naja, es ist ja nicht sein Regie. Ja, also als ernsthaftes Debüt. Genau, sein Spielfilmdebüt. Sein Langfilmdebüt. Sein Langfilm. Ist auch ein Spielfilm. Das ist so. Okay, aber ja, sein Langfilmdebüt. Für die Öffentlichkeit. Meinungen? Ja, habe ich irgendwann mal nachgeholt, vor 2 Jahren oder so, weil ich gedacht habe, ich muss den auch mal schauen, um das Ganze zu komplettieren. Mhm. Ich finde ihn... Ich finde den auf jeden Fall als mit einem der besten irgendwie. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen, vielleicht liegt es auch daran, vielleicht würde ich jetzt sagen, wenn ich ihn nochmal schaue, hat er nicht so viel Mehrwert. Aber ich finde, man sieht so schon so viele Elemente, die dann auch in den späteren Filmen wieder auftauchen, die er da zum ersten Mal nutzt. Fand den auf eine gewisse Art und Weise unaufgeregt. Und ja, ich mochte ihn eigentlich ganz gerne. Ja. ja, ich auch. Also ich, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, dass ich Tarantino jetzt nicht so super geil finde. Also ich finde alle seine Filme ganz okay. Manche auch richtig gut, aber Reservoir Dogs zum Beispiel finde ich so ganz okay. Weil ich das, diese mit seinen Dialogen, die alle so abfeiern, die finde ich halt nicht so geil. Und wenn so ein Film halt nur aus Dialogen besteht, dann ist es komplett. Ich finde so geil. Ich finde den ganzen Film auch nicht so geil. Und ich habe jetzt auch irgendwie nicht so. Ich habe ihn gar nicht vor so langer Zeit gesehen. Ich glaube auch vor 2-3 Jahren oder so. Wir haben den zusammen gesehen, glaube ich. Nee. Ich glaube, ich habe mit irgendjemandem zusammen gesehen. Ich habe den schon sehr, sehr früh gesehen. Ja, das habe ich, glaube ich, nochmal gesehen. Ich glaube, das war. Bist fertig? Na, ich wollte nur noch sagen, dass ich nicht so viele Erinnerungen habe, nur dass ich. Du bist also der Hater in der Runde. Ja, ich bin auch nicht so der Hater, ich kann ja nur nicht verstehen, was man da nicht so geil findet. ja, also ich weiß gar nicht mehr, worum es da genau ging und es ist nicht so viel hängen geblieben, außer das mit dem Ohr, was ich rückblickend aber auch nicht so krass fand, wie es damals gemacht wurde irgendwie. Ja, also diese Szene, wo er ihm halt das Ohr abschneidet. Ja. War das so? War doch so. Ja. Ja, also ich glaube, Reservoir Dogs war der vierte Film, den ich von Tarantino gesehen habe. Also ich habe damals Kill Bill, als er rauskam, geguckt, beide Teile. Ich habe Death Proof geguckt, als er rauskam. Und dann, bevor quasi Bastards kam, so dazwischen, muss so 2008 gewesen sein, habe ich dann Reservoir Dogs das erste Mal gesehen. Wann hast du dann Pulp Fiction gesehen? Wann hast du dann Pulp Fiction? Pulp Fiction habe ich, glaube, ein paar Wochen, nachdem ich Bastards gesehen habe. Also so 2009. Das ist auch interessant, zuerst Inglourious Basterds und dann Pulp Fiction. Naja, also allererst Kill Bill quasi. Ja, klar. So, eh ganz so ich finde Reservoir Dogs fantastisch. Also ich finde, dass der Film besser als jeder andere Film zeigt, was Tarantino ausmacht, was irgendwie klar ist, weil es ein Regiedebüt ist und es zeigt halt einfach die große Version von ihm so. Und ich finde auch, dass er mit dass er mit Hateful Eight auch so dahin zurückgegangen ist. Also Hateful Eight wirkt wie ein doppelt so langer, größeres Reservoir Dogs, so ein bisschen mehr oder weniger. Ja. Was primär meine Kritik war, was du gehört hast. Okay. Ja, weil es war halt das erste Mal, dass tatsächlich doppelt. Es ist die beste Verwendung von Little Green Bag, die ich jemals gesehen habe in dem Film. Ja, ich finde, also klar, wenn man Tarantinos Dialoge nicht mag, dann kann man eigentlich seine Filme eh mehr oder weniger irgendwie ein bisschen vergessen. Ja, nicht alle. Und ich finde aber einfach, dass er ne, also diese Mixtur aus Sachen, die er sich zusammengenommen hat von anderen Regisseuren, die er mag, wird irgendwie zu so einem einzigartigen neuen Mix, was halt er einfach ist. Und das ist eigentlich ganz cool und sieht man an Reservoir Dogs ziemlich perfekt. Deswegen, also Reservoir Dogs ist kein perfekter Film, aber wenn ich jetzt irgendwie eine Zahl geben müsste, ist er schon so eine 8,5 oder sowas. Also, finde ich schon sehr, sehr gut. Nee, für mich war das auch einer der ersten Tarantino-Filme, die ich gesehen habe. Ich glaube, bei mir war es auch zuerst Kill Bill, dann Pulp Fiction und dann Reservoir Dogs. Und das ist halt so mit, weiß nicht, 14, 15. Da ist das halt schon so eine Zeit, wo man, glaube ich, sehr einfach auch von Quentin Tarantino begeistert werden kann. So, das haut halt sofort rein, wenn man noch nicht Ähnliches vorher so gesehen hat. Und ich mochte den Film sehr, sehr gerne. Der war auch bis zu einem gewissen anderen Film mein Lieblings-Tarantino, weil eben der in dem Sinne vom Setting her, von allem sehr, sehr sparsam ist, sehr, sehr kammerspielmäßig. Ja. Und einfach ich sehr, sehr gerne Ensemble-Filme sehe und einfach Tim Roth ist in dem Film genial, Harvey Keitel ist in dem Film genial, Steve Buscemi, sie sind einfach alle wirklich so on point vom Acting her. Und ich glaube, wäre die Chemie zwischen den allen auch irgendwie nicht so gut, dann hätte wahrscheinlich das Drehbuch nicht so gut funktioniert. Und du hast auch schon gesagt, musikalisch super Sachen, die also nicht nur Little Green Bag, sondern auch Stuck in the Middle with You mit der Szene mit dem Ohr ist halt, also ikonischer kann man, glaube ich, so eine Folter-Szene, glaube ich, inszenieren, sage ich mal. Und der Film hat Hooked on a Feeling benutzt, bevor es bevor es cool war. Gar nichts benutzt hat. Ja, das, ja, wie gesagt, also ich mag tendenziell sowieso Regiedebütfilme und ich finde, das ist halt ein schönes Beispiel dafür, dass man auch nicht mega viel Geld braucht. Irgendwie bei dem wurde ja auch irgendwie mehr Geld noch irgendwie angeboten, als er eigentlich brauchte. Ich glaube, wenn man 2 Millionen kostet. Also du brauchst zumindest tages irgendwie so, als ja, ist es unterwegs Geld. Aber meine Frage. Ja? Ich finde, das ist immer super geil, wenn man Tarantino-Filme das erste Mal mit 14 oder 15 guckt. Da ist man einfach viel zu jung, um die gesamte Bandbreite dieser Filme zu realisieren. Und man kann, wenn man sie dann mit 21, 22 sich nochmal anguckt, das ist wie, als würde man den Film zum ersten Mal gucken, weil dann finde ich gleich man ihn immer erst ganz. Nur eine zweite Frage, es ist, glaube ich, geht das ein bisschen raus. weil du sagst, Regiedebüt findest du so gut, hast du mal das Regiedebüt von Gareth Edwards gesehen, Monsters? Immer noch nicht. Also okay, dann vergiss. Was hat denn er danach gemacht? Rogue One, Godzilla. Rogue One und Godzilla. War der auch nicht Godzilla gemacht? Ja, ich bin bei beiden fast angeschlafen. Bei beiden? Ja. Da fandest du ein Monsters gut? Naja, das hätte ich jetzt diskutiert. Nee, weil ich habe gehört, irgendwie, dass Monsters auch so langatmig sein soll. Ich fand den langweilig. Ja? Okay, cool. Also eigentlich so wie Godzilla. Also es passiert nicht viel. Aber ich habe so hart angeschlafen, das glaubst du gar nicht. Also Godzilla war schon besser als Monsters. Würde ich sagen. Zurück zu Reservoir Dogs. Das ist auch zum Beispiel so ein Film, also generell die Tarantino-Filme sind bei mir Filme, die ich nicht so oft gucke. Also das ist nicht ein Film, den ich jetzt jährlich einmal irgendwie gucke, aber bei Reservoir Dogs ist es immer noch, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen dieselbe Wirkung, so ein bisschen Nostalgie, so ein bisschen wie hat man sich so mit 14, 15 gefühlt. Und ich weiß nicht, ich war damals wirklich sehr, sehr obsessiv, war so irgendwie so, oh mein Gott, irgendwann mal bei Halloween gehst du als, keine Ahnung, Agent, sonst was, bist dann auch eine der coolen, so irgendwie, also die waren halt wirklich coolnessmäßig ganz, ganz weit oben. Ja. Und so noch eine kleine Anekdote, die ich halt immer mit dem Film verbinde, weil das halt so eine abstrakte Situation ist, so vor allem, wenn man das nochmal so in der Reflexion so sieht. Ich war so mit 15, war ich eine Zeit lang in einer Tagesklinik. Weil da war halt so ein bisschen Trouble. Und man hat ja da immer so eine Hauptpsychologin oder Hauptpsychologen, den man täglich sieht. Und mit der habe ich eigentlich nur über Quentin Tarantino-Filme geredet. Also ich konnte Tarantino angehen und dachte, deswegen. Ja, und das war halt so eine junge Ärztin, so Anfang 30, Kurzhaarfrisur, so eine richtig so eine, die so ein bisschen jetzt so wahrscheinlich so Richtung Hipster sein würde. Und die haut dann so mitten im Gespräch dann so raus, dass sie Michael Madsen in dem Film richtig heiß findet. Vor allem in der Szene mit dem Ohr. Und ich habe mir das dann auch damals schon so da und dachte mir so, okay, ich geh da mal. Okay, Michael Madsen ist anscheinend heiß. Anscheinend stehen Psychologen auch Psychopathen. Das war das, was ich damals gelernt habe. Ja. Und ansonsten, was ich halt sehr, sehr interessant finde, ist, was finde ich vor allem das Beispiel Quentin Tarantino zeigt, ist, wie viel Glück man haben muss, um halt so als Quereinsteiger in Hollywood so erfolgreich zu werden. Weil das war ja bei dem Skript auch absolut Zufall. Es war nur aber nicht Glück. Ne? Ja, klar, doch es war Glück, die richtigen Leute zu kennen. So. Ja, also irgendwie. Weil ja irgendwie also das Drehbuch ist über 4 Ecken. Ja, genau. Über 4 Ecken kenne ich auch Harvey Keitel. Oh, so, weil du cool bist. Vielleicht kennt Johnny sogar über 3 Ecken, keine Ahnung. Aber es gehört schon ein bisschen Glück dazu. Also ich finde es schon irgendwie beachtlich, weil es hätte ja auch sein können, dass einer von denen sagt, okay, das ist ein beschissenes Drehbuch, schmeiß ich mal weg. Ja gut, das war halt Tarantino, ne? Also hat man damals, glaube ich, nicht gedacht. Oh, ein Tarantino. Gibt es eine Geschichte, wie das in die richtigen Hände gelangt ist? Er hat es, ich kenne nicht mehr die richtige Reihenfolge, aber also er hat es jemandem gegeben, Lawrence Bender, der jemanden kannte, der Harvey Keitel kannte. Die Frau des Schauspielers. Und so wurde es immer weiter und weiter gegeben, bis der Harvey Keitel gelandet ist. Und der fand es überragend und durch seinen Zuspruch bei den Studios und so weiter konnte es immer realisiert werden. Ja, aber ich glaube einfach nicht, dass es jetzt zum Beispiel heutzutage noch so funktionieren würde. Doch. Ja, ich glaube nicht dran. An Harvey Keitel. Es liegt an Harvey Keitel. Also wenn ich jemanden, keine Ahnung, wenn ich Jürgen Vogel ein Drehbuch gebe und er sagt ultra sick und Jürgen Vogel geht damit zu, keine Ahnung, Arthouse oder sowas und sagt hier ultra sick, ich will die Hauptrolle machen und die wissen erst kein Jürgen Vogel ist die Hauptrolle, safe. Ich glaube da nicht mehr so dran, dass du als Quereinsteiger da so hart irgendwie Glück haben kannst, dass du wirklich alle Leute sagen, boah, du bist jetzt der geilste Schreiber der Welt. Ja, das muss weil es einfach sagen. So viele gibt, die gut schreiben. Und jetzt in der Post-Tarantino-Ära ist es ja so, dass sowieso alle nur gucken, okay, ist es so ein bisschen Richtung Tarantino oder ist es ein bisschen so wie, keine Ahnung, sonst wäre irgendwie, also ich glaube, es ist schon schwerer jetzt so als Schreiber, als Autor da irgendwie ernsthaft irgendwie da so eine Chance zu kriegen auf einem Silbertablett. Dass sie dann sagen, okay, hey, du hast davor nicht so mega viel gemacht, und aber wir vertrauen dir und dann mach doch mal dein Ding da so. Also ich glaube nicht, dass du da so viel Freiraum sofort kriegst. Okay. Willst du Beef? Nö, aber ich meine, also wie gesagt, und das sagen heute auch alle immer noch im Film so, du musst die eine Person überzeugen und dann hast du es. Und das Einzige, was Tarantino ja quasi gemacht hat, über ein paar Ecken, war die eine Person zu überzeugen, und das war Wicked Hell. So, wenn ich jetzt was schreibe und ich überzeug Chris Pratt davon, dass es geil ist, und er sagt es, dann bin ich auch safe. Das Schwere ist halt nur dahin zu kommen. So. Deine Mission jetzt gerade? Nicht Chris Pratt, aber das weiß ich nicht. Ich glaube, Chris Pratt ist so scheißegal. Ich glaube, der will nur Geld haben und dann spielt er irgendwie eine lustige Rolle. Ja, aber es geht ja einfach nur darum, dass wenn so ein Hauptdarsteller bei einem Produktionsstudio anklopft und sagt, ich will das machen und ich habe mich safe in der Hauptrolle, dann ist es vorbei. Aber gut, weil ich glaube nur, dass Chris Pratt der falsche Mensch wäre. Ja. Ja, das dann noch irgendwas zu Reservoir Dogs? Irgendjemand noch? Nö. Ich glaube nicht. Das ist eine der zwei Tarantino-Filme, wo ich den Soundtrack auf Vinyl habe. Neben dem nächsten, Pulp Fiction. Ach, der nächste ist Pulp Fiction schon, ja. Okay. Ja, 94. Ich hätte gedacht, irgendwie Jackie Brown ist dann. Nee, kommt dann noch. Ah ja, okay. Ja. Dazwischen. Ja, ich überlege gerade, welcher wirklich der erste Tarantino-Film ist, den ich gesehen habe, weil es muss dann doch relativ spät gewesen sein. Also ich kenne echt viele Leute in unserem Alter, wo der erste Tarantino-Film Bastards war. Ja, überlege ich nämlich auch, ob es erst war. Und dann hat sie das nachgeholt und dann geguckt. Ich glaube, meiner war Pulp Fiction. Vielleicht meiner auch Pulp Fiction, aber das kann sein, das weiß ich aber nicht mehr. Das Pulp Fiction kann ich auch selber sagen, sie zu Reservoir Dogs, dass ich nicht verstehe, warum der so toll sein soll. Und vielleicht könnt ihr es mir jetzt erklären, weil ich es echt nicht verstehe. Das ist wie, würde der Papst das gegen die Bibel sagen. Das ist wirklich hart. Weil ich der Papst bin. Nee, ich weiß es einfach nicht. Diese Dialoge finde ich nicht so geil. Ich weiß nicht, warum es so abgefeiert wird, wenn zwei Gangs über Burger reden. Da denke ich mir so, okay, cool. Aber ich feiere das einfach nicht. Und jetzt diese Chronologie, wie der ganze Film aufgebaut ist, dass halt nicht chronologisch ist. Ja, vielleicht habe ich es auch davor einfach schon öfter gesehen. Ich weiß nicht, ob Pulp Fiction der Erste war, der das gemacht hat oder so. Nein, das ist ja vor allem, das Charakteristika von der Pulp Fiction, also von diesem. Ja gut, aber wenn ich keine Pulp Fictions kenne, dann kann ich es ja auch nicht abfeiern, dass das in irgendeinem Film gemacht wird. Also wie gesagt, ich finde den ganzen Film so ganz cool alles, aber ich bin da jetzt nicht so und sage, oh, den gucke ich jetzt jedes Mal und... Wie alt warst du, als du den das erste Mal gesehen hast? Das war nicht 16, glaube ich. Also, ich habe ihn auch seitdem nicht nochmal gesehen. Ja, okay. Vielleicht finde ich ihn inzwischen gut, aber... Nee, weil ich habe so ein bisschen die Theorie, wenn man halt Kultfilme relativ spät sieht und davor hat sehr, sehr viele Filme so indirekt gesehen hat, die davon halt irgendwie inspiriert sind. Ja, das kann auch sein. Dass du halt einfach dann quasi nicht mehr wertschätzen kannst, worauf das quasi irgendwie alles... Ja, also ich kann es wertschätzen, aber es beeindruckt mich halt nicht mehr. Ja, genau, es beeindruckt mich halt nicht mehr. So denkst halt das so, ja, habe ich jetzt schon 300 Mal gesehen. Ja, so ist ja auch bei... gibt es ja Unmengen an Filmen hier. 2001... Ja. Scheiße, der Film. Also, da lasse ich auch nichts drauf kommen, dass der einfach Mist ist. Oder Citizen Kane. Also, das Citizen Kane ist einfach ein guter Film, aber nicht mehr so gut, weil der so alt ist. Oh, das ist ein schlimmer Satz. Weil der so alt ist, das ist richtig weh. Drei richtig schöne Folge, ey. Hast du schon überlegt, was du als Abdeckung machst, jetzt so nach den drei Sätzen? Ich werde nur sagen, dass man wertschätzen kann, was die damals geleistet haben, aber es wurde schon besser gemacht in der Zwischenzeit. Also Citizen Kane... immer noch weh. Ja. Na gut. Ich glaube, man versteht nicht, was ich meine. Also bei 2001, glaube ich, da kann man noch so... Kann man da zieht das Argument. Da weiß jeder, was du meinst. Ja. Nee, bei Pulp Fiction ist es vielleicht... Wenn du 2001 im Kino siehst, dann ist das nochmal komplett anders. Wenn du den nochmal im Kino siehst, bist du so, boah. Ja, ich finde 2001 ist ein Masterpiece. Von Anfang bis Ende immer noch. Und der ist so gut gealtert. Der sieht so gut aus. Doch. Fand der einfach ultra langweilig und okay, hat mir nichts gegeben. Kurze Pulp sind eigentlich, ja. Ne? Nee, bei Pulp Fiction zieht es wirklich, also ich will nur sagen, dass das jetzt zu dem Argument, dass wenn man einen Film später sieht, nachdem man schon Filme gesehen hat, auf die auf den Film aufbauen. Das will ich damit nur sagen. Weil Citizen Kane ist erzählerisch damals mega krass gewesen, aber heute halt Standard im Vergleich mit heutigen Filmen. So, das will ich sagen. Ist okay, wir verstehen dich. Gut, danke. So einigermaßen. Ja, also ich finde, Pulp Fiction ist, also ich bin eigentlich da bei der Meinung von der großen Masse, dass Pulp Fiction das Meisterwerk von Quentin Tarantino ist und sein bester Film und seitdem auch nicht erreicht wurde von ihm. Also nicht wieder erreicht wurde von ihm. Ich finde, dass in dem Film alles stimmt, die Dialoge stimmen, die Schauspieler stimmen, genau gerade das, dass zwei Gangster da sitzen und sich über Burger unterhalten, einfach das erste Mal, dass sowas irgendwie gemacht wurde, dass man halt Gangster nicht klischeemäßig einfach nur als Gangster erzählt, sondern dass er die Gangster so inszeniert, wie es halt nun mal ist, dass sie auch normale Menschen sind, die sich auch über Burger unterhalten oder sonst was halt irgendwie. Ja. Der Film ist kameramäßig, von der Auflösung her, vom Schnitt her, ist das absolut perfekt. Und es ist eine Schande, dass er dafür nicht den Oscar gewonnen hat, aber der war für einfach noch zu jung, wobei das ja inzwischen nicht mehr die Regel ist, jetzt wo La La Land der 32-jährige kleine Knirps gewonnen hat. Wer hat denn damals den Oscar bekommen? Für beste Regie? 1994. Also der ist ja bester Film geworden. Oder bestes Drehbuch. Bestes Drehbuch. Der ist nicht bester Film geworden. Okay. Und auch nicht beste Regie, der hat nur bestes Drehbuch bekommen. Der ist ja beste Regie nicht bekommen, das weiß ich auf jeden Fall. 1994, wir hatten da gewonnen, 93 war Jurassic Park und Schindlers Liste. Das ist spannend, aber auch nicht. Ich kann gerade wohl nicht sagen, sorry. Ja, dann was für die Zuhörer, können Sie dann in die Kommentare packen. Ich weiß es einfach. Also ich weiß eigentlich, ich kann eigentlich irgendwie nicht viel zu Pulp Fiction sagen, weil der Film hat sich so dann fang ich jetzt mal an. So gesund ist, dass ich wirklich nicht weiß, ob ich da noch reingehen soll. Ich frage mich mal, wen ich am besten finde in Pulp Fiction. Ich würde fast sagen, dass ich Bruce Willis tatsächlich fast am geilsten finde in dem Film. Aber das ganze Ensemble in dem Film ist dazu. Also Samuel Jackson und John Travolta sind auch so krass. Also bei Bruce Willis neige ich eher dazu, den zu vergessen, wenn ich an Pulp Fiction denke, tatsächlich. Ja. Ja, mir geht es übrigens genauso. Ich liebe das immer, wenn dann dumme französische Freundin immer sagt, das ist ein Chopper, Baby. Nee, also Pulp Fiction super. Ja. Fertig? Okay. Jetzt komme ich wieder mal. Ja, zu Pulp Fiction. Ich glaube, beim ersten Gucken war ich mir noch nicht so sicher, ob ich so auch, wie du ja vorhin meintest, so mit dem Alter, so die Tragweite des quasi Begriffs Kultfilm so ein bisschen, ob mir das so bewusst ist. Ich wusste, dass ich den Film gut finde, aber ich konnte noch nicht alles so richtig erfassen. Aber dafür begegnete er mir danach am meisten so von allen Filmen, sodass ich den jetzt auch am wenigsten gucken mag. Also der hängt mir jetzt auch ein bisschen so. Was ich interessant fand, ist, also wenn man so anfängt, sich für Filme zu interessieren, ist es ja meistens so, dass es halt immer so einen Ausschlagfilm gibt oder so einen Regisseur, mit dem man so anfängt, wo man merkt so, oh, das ist voll mein Ding. Oh mein Gott, ich check jetzt so langsam, das ist so der Beruf Regisseur, das ist irgendwie, was macht man da als Autor und sonst was. Und ich würde schon sagen, dass es bei mir in dem Alter definitiv sowohl Quentin Tarantino als auch Tim Burton war. Und ja, ich zeichne. Deswegen, also ist ja klar, dass ich halt diese ganzen abgefreakten Kulissen mag. Und ich glaube, das allererste Drehbuch, was ich mir jemals angeguckt habe, war halt das von Pulp Fiction. Und wenn man sich das echt mal so ein bisschen durch anguckt, dann kannst du mal gucken, Stefan, wegen den Dialogen, ist es halt so, dass man relativ schnell auch einfach sieht, dass es halt wirklich echt gut geschrieben ist. Also nicht nur einfach die Dialoge, wobei ich sowieso relativ viel Respekt dafür habe, Dialoge zu schreiben, weil ich finde das so ziemlich das Schwierigste. Ja. Da wirklich was zu machen, was halt wirklich... sagen auch nicht alle Drehbuchautoren, dass es das Schwierigste ist. Also habe ich riesen Respekt vor, aber man sieht halt auch vor allem, wenn er so die Szenerie beschreibt und was er so da möchte, merkt man halt einfach, wie gut er weiß, was er will und dass er es aber auch wirklich sehr, sehr gut beschreibt mit den Worten, dass man halt nicht denkt, okay, der will jetzt einfach nur für sich selber schnell Notizen machen, sondern einfach, dass es auch beim Lesen ein super Fluss ist. Also ich kann mir super vorstellen, wenn Quentin wirklich meint, er will jetzt irgendwie bald einen Roman anfangen zu schreiben, kann ich mir vorstellen, dass es halt wirklich was Gutes wird. Aber das ist lustig, weil damals hat er ja wirklich noch ein Drehbuchform geschrieben, mehr oder weniger. Ja. Also wenn man sich ein Django Unchained durchliest oder sowas, er meinte halt selber bei Django, dass es mehr und mehr dazu geworden ist, dass er eigentlich einen Filmroman schreibt, am Set den dabei hat und den dann irgendwie adaptiert, so mehr oder weniger. Also ich glaube, jeder einfach pure Autor, Drehbuchautor würde die Augen rollen, wenn er so ein perfektes Tarantino-Skript sieht, weil es einfach nicht das Format hat und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Aber für ihn ist es einfach, denke ich mal, das Passende. So. Was ich auch noch sehr interessant fand, ich habe mir so ein bisschen auch mal Kritiken von damals durchgelesen. Mhm. Und es gibt ja da auch zum Beispiel so ein extra Special, hatten damals hier Roger Ebert und wer ist da noch? Siskel? Wer ist mir der Vorname? Die hatten ja irgendwie wirklich auch so ein halbstündiges Special zu Pulp Fiction gemacht, weil das halt so eingeschlagen ist und haben dann so erörtert, was jetzt irgendwie mit Tarantino ist und was sie ihm so wünschen oder was auch nicht und was sie nicht mögen. Und es war, ich fand es sehr interessant, weil es halt primär halt um die Gewaltdarstellung ging, aber halt auch einfach schon damals sie angemerkt haben, dass sie quasi auch so ein bisschen wünschen, dass Tarantino auch so ein bisschen runterschraubt und nicht ganz so irgendwie bei jedem Interview ist und so überall dauerpräsent ist. Und was ich sehr interessant fand, das meinte auch Roger Ebert in seiner schriftlichen Kritik, dass man bei Tarantino sehr gut merkt, dass es ein sehr, sehr filmbegeisterter Mensch ist, der wirklich alles liebt, der die Schauspieler liebt, der alles, jedes einzelne Detail an dieser Kunstform liebt, sodass man bei ihm eigentlich nur davon ausgehen könnte, dass er halt entweder mega gute Filme macht oder richtig beschissene Filme. Und dann kam halt so dieser Vergleich mit Ed Wood auf, den ich irgendwie dann auch irgendwie ein bisschen passend fand, so von der Art, wie die beiden so drauf sind. Wäre natürlich spannend, wenn halt irgendwie Quentin Tarantino dann irgendwann mal so einen Film raushaut, der halt irgendwie auch so trashig ist, wie die Filme von Ed Wood. Das wäre dann nochmal irgendwie was anderes. Ich glaube, also Tarantino ist halt, das ist halt so besonders irgendwie, weil er ist so der einzige Rockstar-Regisseur. So, ich also finde Kevin Smith ist aber auch schon so ein bisschen. Ja, aber du kannst einen Kevin Smith sonst hinstellen, den erkennt niemand. Bist du dir sicher? Bin mir hundertprozentig sicher. Lass Kevin Smith hier die Hauptstraße runterlaufen und... Mit den Shirts? Wenn du Quentin Tarantino die Straße runterlaufen lässt, ihn erkennt... Nein, also inzwischen auch nicht mehr. Oder niemanden, kein anderer Regisseur wird so angehört wie in Quentin Tarantino. Ja. Hm. Und Quentin Tarantino gibt sich auch so. Das ist der einzige Regisseur, der so einen ziemlichen Publicity-Fame-Status irgendwie hat. Und das mag er auch, glaube ich. Ja, also ich finde, dass er es nicht übertreibt. Also ich konnte nicht viele Interviews mit ihm jetzt so hintereinander gucken, weil irgendwann dachte ich so, komm, entspann dich. Kennst du die Director Roundtables? Habe ich mir vorhin noch das ich nicht geschafft, also Vorbereitung angeschaut, aber noch nicht vollständig. Ist geil, aber ist richtig gut, ja. Das kennst du echt nicht? Also ich habe das mit ihm nicht gesehen, also ein paar davon habe ich gesehen. Ja, und da hast du ganz, ganz genau. Hast du das mit Ridley Scott gesehen, wo er der größte Fanboy ist? Ja, genau. Und sich auch Prometheus so gefreut hat. Ja, und so, es gibt nämlich, sag's mal kurz, es gibt ja vom Hollywood Reporter immer diese Roundtables. Da gibt es, glaube ich, Director, Actor, Composer, ich glaube auch Writer oder sowas. Mhm. Und Tarantino war zweimal da für Django und für Hateful Eight. Und als der für Hateful Eight da war, normalerweise ist es eigentlich immer so, wenn Tarantino da am Tisch ist, egal wer da noch sitzt, alle sind die größten Fanboys von ihm. Und wenn Tarantino redet, dann hören sie alle zu und wollen alle das Gold irgendwie. Und aber 2015 war aufgrund von The Martian Ridley Scott da. Mhm. Und du konntest richtig sehen, das ganze 1 Stunde lange Video über, wie einfach Quentin Tarantino der größte Fanboy von Ridley Scott ist. Und der war auch wirklich zurückgenommen. Ja, und immer wenn der alte Ridley Scott da sitzt und irgendwas sagt, immer so, ja, genau, ja, fand ich total toll damals von dir, ja, total toll. Das einzige Augenblick, wo ich wirklich Quentin Tarantino irgendwie erlebt habe, dass er ein krasser Fanboy war, war mit Ridley Scott am Tisch. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, muss ich nachholen. Wie gesagt, die habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft, weil die ja auch immer so eine Stunde gehen. Ja. Mir ist in dem Zusammenhang, weil wir vorhin darüber gesprochen hatten, welchen Film wir denn als erstes gesehen haben, wieder eingefallen, dass ich gar keinen Film von ihm zum ersten Mal gesehen habe, sondern mit ihm, als ich so 14 war oder so. Und deswegen erst mit Quentin Tarantino verbunden habe mit einem Schauspieler, mit dem ich nicht viel anfangen kann. Und das war From Dusk Till Dawn, wo ich dann den Kumpel, den ich angemacht habe, nach einer halben Stunde gebeten habe, lass sein, ich möchte wobei der Film ein paar schöne Einstellungen hat. Mhm. Also ich finde, der Film ist nicht gut, aber der Film hat ein paar schöne Einstellungen, dem kann man nichts sagen. Also wenn George Clooney zurückkommt zu diesem Hotel, wie gesagt, ich kenne nur die erste halbe Stunde. Du kennst den Film? Ja. Relativ gut. Und die Tür aufmacht und du siehst nur George Clooney's Face und vorhin ist ja diese abgeschlachtete Frau irgendwie oder sowas und er einfach sagt, was stimmt nicht mit dir? Die Kamera kann man nicht sehen. Das ist mega gut. Finde ich das richtig gut. Aber ich fand den damals lustig. Aber da bei mir war auch so dieser Überraschungsmoment auch noch so da, weil viele wissen jetzt irgendwie, das kommt irgendwas mit Vampiren und sonst irgendwelchen anderen Schwächtern und irgendwie so. Bei mir war es einfach so nach einer halben Stunde, nach einer Stunde kommt es ja dann erst. War ich dann so, okay, gut, ich bin drinne. So ist es, ich fand das schon ganz lustig. Nee, und noch zu Pulp Fiction. Pulp Fiction ist halt auch so ein Ding, also ich habe zum Beispiel mit Pulp Fiction bin ich ganz gut durch die Schule gekommen, aber auch ein bisschen durchs Regiestudium, weil man muss ja in der 10. immer so eine MSA-Prüfung machen. Und ich habe dann erstmal über Pulp Fiction irgendwie dann geredet, weil in der Präsentation hatte ich mit jemandem zusammen über Spannung im Kino gemacht und er hat mit Hitchcock was gemacht und ich habe dann was gemacht. Du hast Regiestudium gemacht? Hab abgebrochen. Wo? Medienakademie. Welche? In Berlin. Nee, und da hat man das halt, also dann zur Medienakademie, hat man halt relativ gemerkt, dass halt sehr, sehr viele Menschen da waren, die halt so gerade 18 geworden sind. Und die halt noch so mega in diesem, oh mein Gott, Tarantino ist das Beste der Welt und es geht nicht krasser und sonst was so war. Die Einstellung ist ja auch wieder Blödsinn. So, sie saßen halt so da und dann wurden die natürlich so ein bisschen gefüttert und das war also eine der lustigsten Sachen war, die ich jetzt immer auch mit Pulp Fiction verbinde. Und es ist ganz lustig. Und zwar hatten wir einmal eine Aufgabe gekriegt, wir sollten aus dem ganzen Material von Pulp Fiction, sollten wir leider die synchronisierten Versionen, sollten wir einen Trailer schneiden. Das war eine Aufgabe im Studium. Und alle haben so um die, sag ich mal, so einen ganz klassischen Trailer, wie du ihn jetzt auch im Kino siehst, so dazu gemacht. Mit dem Inception-Dröhnen. Ja, genau, so wirklich so richtig. Hälfte schwarzer Bildschirm. So richtig wirklich so, wie du das halt so kennst. So. Und ich habe mir halt so überlegt, okay, naja, wenn ich jetzt schon einen Trailer schneiden muss, versuchen wir halt irgendwie, kann man ja versuchen, das auch mal zu machen, irgendwie, um sich weiterzuentwickeln und mal zu gucken, irgendwie, was man daraus machen kann. Und dann habe ich halt überlegt, okay, man muss ja nicht die Story beibehalten, die halt jeder kennt aus Pulp Fiction. Und dann habe ich daraus so eine romantische Komödie gemacht zwischen Samuel Jackson und John Travolta. Weil teilweise waren da so, also wenn du dir die synchronisierte Version anhörst, die Stimme von John Travolta, die klingt, wenn er mit Jules redet, klingt die Stimme sehr, sehr weinerlich. Und manchmal halt wirklich so, als würdest du gerade so eine Soap gucken. So, willst du das wirklich? Nein, oh mein Gott! So, und da habe ich dann halt quasi so einen richtig schlimmen Trailer so. Hast von du den einem, noch? Ich habe den noch. So gemacht und ich habe zwei Songs drüber gelegt. Ich habe einmal diese Szene genommen, wo sie im Diner sitzen und gerade noch irgendwie so philosophieren. Mhm. Und Jules sagt irgendwie, glaube ich, dann irgendwie sagt, dass er halt irgendwie aufhören will, so nach dem Motto. Mhm. Ich gehe und er dann so. Und darüber habe ich dann Truly, Madly, Deeply von Savage Garden rübergepackt. Also wirklich so. Und das sagt mir jetzt eigentlich. Ist so also dieser typische 90er Jahre Pop-Song, dieses I wanna stand with you on a mountain. Ah, ja, okay. So richtig schlimm. Und es passt erschreckend zu der Kamerafahrt und zu der Kameraanstellung. Es passt richtig gut und so. Und in der Mitte habe ich dann so einen kleinen Cut gemacht. Also wir sollten einen relativ langen Trailer schneiden. Und dann habe ich noch Broken Wings dazu gemacht für das letzte Stückchen. Diese 80er Jahre Synthie-Welle und dann Take these broken wings and learn to fly. Und dann dazu diese ganze Heroin und sonst was ich finde. Ich weiß es gar nicht mehr. Sie wollten doch nur nochmal. Wurde rausgeschmissen. Ich weiß es nicht. Dadurch, dass ich ein bisschen geschlampt habe bei der Umsetzung vom Schnitt, weil ich irgendwann ein bisschen passiv-aggressiv mit dem Programm wurde, war es, glaube ich, irgendwie ein 1-Minus oder so. Ach, weiß ich nicht mehr. Was nimmt man fürs Schneiden? Naja, kommt drauf an, was für ein System du ich weiß es nicht mehr. Hast du alle Mac geschnitten? Oder? Nee, wir hatten da keine Macs. So. Keine Ahnung, aber ich hasse es, wenn es... Premiere gibt. Wahrscheinlich, ne? Was Premiere? Was gibt's denn noch? Sony Vegas? Nee. Gut, Avid? Avid, wir haben mit Avid geschnitten. Echt? Okay. Und ich hasse das, wenn es halt beim Programm, wenn du, also... Ja, das ist das größte Drecksprogramm. Genau, also ich hasse das, wenn man auch, also ich bin jemand, der ganz gerne einfach so spontan, ohne sich vorher was angucken, einfach rein in das Programm. Avid ist doch einfach krass veraltet, so. Das ist einfach, es wurde damals halt, war das Industriestandard und das ist einfach so unpraktisch geworden, so, glaube ich, kein fucking Film wird mehr auf Avid geschnitten. Also Herr der Ringe wurde zum Beispiel auch auf Avid geschnitten. Aber um mal zu erklären, wie beschissen Zorn, wie dumm Abbott ist. Ich habe es auch schon mal ausprobiert, mich da reinzufuchsen und habe es aufgegeben. Also übrigens vor 2 Jahren, ich habe so viel, Schimpfwörter benutzt und sonst wieder gesperrt. Nee, die sind doch explicit, oder? Nee. Achso. vor 2 Jahren war es in Abbott noch so, dass du einen Cut nicht einfach so mit der Maus quasi irgendwo hinziehen konntest auf der Timeline, sondern du musstest es anklicken. Und dann musstest du den Timecode angeben, wo es hin soll, und dann wurde es hingepackt. Das ist so bescheuert. Das ist das Dümmste, was jemals erfunden wurde. Ich war auf jeden Fall beim Schneiden sehr, sehr laut, weil ich hasse das. Ich hasse es, wenn du einfach ein Programm einfach versuchst, einfach so ganz natürlich ranzugehen, und dann musst du aber, merkst du, okay, du kannst, wenn du logisch denkst, es funktioniert einfach nichts. Ja, ja. Und mit diesen ganzen scheiß Shortcuts und diese Einführung war bei uns auch richtig beschissen, und dass ich einfach nur da saß und dachte, okay, ich mache jetzt die Scheiße zu Ende und dann ist okay. Ganz ehrlich, ich meinte das vorher, jeder, der im Film, ich auch, hat sich mit Abbott rumgeschlagen und hat es dann weggeschmissen. Ja. Das ist ein ganz normales Prozedere, das macht jeder. Also Übersetzung, wenn jemand irgendwas mit Film machen will, auch nicht zur Medienakademie gehen. Und vor allem lustig ist, dass so große TV-Projekte, sowas wie ein Big Brother, wie ein Dschungelcamp und so weiter, die Cutter, die arbeiten immer noch mit Abbott. Immer noch. Das ist kein Spaß. Aber gut, weg davon. Ja. Weiter zu Jack Brown. Genau, jetzt kommst du zu Jack Brown. Jack Brown? Ja, ein bisschen bezeichnend dafür ist vielleicht, dass ich den Film abgebrochen habe und nicht fertig geschaut habe. Ich hatte irgendwie Erinnerung, dass du ihn toll fandest. Nee. Scheiße. Ich habe, glaube ich, auch, ich habe nur die erste halbe Stunde oder so gesehen. Aber ich kann auch nicht mehr so richtig sagen, warum. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihn langweilig fand oder was dazwischen kam. Die Sache ist nämlich, John und ich haben eigentlich einen sehr ähnlichen Filmgeschmack. Okay. Ja, tatsächlich. Ja, und wenn uns immer Sachen empfehlen, dann sind wir eigentlich immer on point. Ja. Deswegen nicht immer? Cool. Immer oder gab es einmal, wo wir richtig 9, sauer aufeinander 90%. Ja, ja, doch, genau. Also Silence will ich dann auf jeden Fall noch schauen, weil viele haben gesagt, wollen sie nicht sehen, aber... Ja, ich glaube, der könnte auch gut sein. Ja, deswegen, ja. Ich kann leider nicht zu Jackie Brown sagen. Ich kann auch nicht zu Jackie Brown sagen, aber ich habe ihn gesehen. Aber an den habe ich komplett gar keine Erinnerung mehr. Ich weiß, dass Robert De Niro so einen floddering Typ spielt. Und das war's. Und ich weiß nur noch, dass ich den durchschnittlich fand. Also ich fand da nichts Besonderes dran. Ich fand den auch eher langweilig. Ja. Ich finde, ja. Jackie Brown ist einer der underratedsten Tarantino-Filme, die es gibt an sich. Ich finde, was heißt underrated? Ich würde sagen, nicht mal, dass er underrated ist, sondern irgendwie vergessen ihn oft Leute. Und er wird unglaublich selten aufgezählt. Und irgendwie, meistens, wenn man mit anderen Leuten die Filmografie durchgeht, ist ein sehr Pulp Fiction, dann kam irgendwann Kill Bill. Und dieses Ding, was dazwischen war, wird ganz oft irgendwie so gar nicht mehr irgendwie betrachtet. Wobei ja Jackie Brown, finde ich auch unfassbar gut ist. Und gehört schon zu meinen, also er ist nicht so gut wie Pulp oder sowas, aber gehört schon zu meinen Lieblings-Tarantinos mehr oder weniger. Mhm. Und, mit einem super geilen Anfang mit Samuel Jackson. Ich finde, dass Jackie Brown war so, also man kann irgendwie Tarantinos Werdegang so in 2 Abschnitte einteilen, finde ich, der sich jetzt wieder ein bisschen dreht. Also du hast so diese komplett Tarantino-artigen Filme mit seinem ersten Projekt, mit Reservoir Dogs, Pulp Fiction und Jackie Brown, die alle so voll stilistisch sind und weg vom Mainstream. Mhm. Und dann mit Kill Bill und Death Proof und Bastards und Django ging es wieder, also mit, und Django war so der Gipfel, wurden die Filme so mainstreamiger, wie es ein Tarantino halt irgendwie zulassen kann. Und mit Hateful Eight ging es dann wieder zurück, so ein bisschen unmainstreamig. Mhm. Und deswegen, und ich finde seine unmainstreamigsten Sachen halt immer irgendwie am besten. Und deswegen fand ich Jackie Brown auch richtig toll. Also Jackie Brown ist, denke ich mal, noch... ist irgendwo für mich zwischen Reservoir Dogs und Pulp Fiction irgendwo da angesiedelt so. Aber ich fand ihn richtig gut und ich finde schade, dass er einfach von so vielen Leuten irgendwie überblickt wird. Weil er war einfach schlichtweg der Film nach Pulp Fiction, der auch von allen Kritikern eigentlich halt super gut angesehen wurde, aber halt nicht so gut wie Pulp Fiction. Und dadurch wurde er halt irgendwie so ein bisschen liegen gelassen. Und ja, aber ich finde ihn gut. Toll. Und muss man ja auch erstmal hinbekommen, ein Reservoir Dogs, ein Pulp Fiction und ein Jackie Brown in 92, 94, 97 zu machen. Ist auch schon eine Leistung, finde ich. Aber gut. Kann man machen. Raus. Nee, ich glaube, mir ging es da ähnlich wie wahrscheinlich auch damals so den Fans quasi, weil ich hatte mir, glaube ich, damals echt Pulp Fiction und Jackie Brown so gleichzeitig ausgeliehen und habe die auch wirklich hintereinander geguckt. Mhm. Und ich glaube, wenn man mit dem, ja, mit dem, also nicht also ich hatte, glaube ich, nicht mal irgendwie eine Erwartungshaltung, aber man merkt auf jeden Fall, dass es halt so ein anderes, andere Dynamik hat und auch einfach einen vollkommen anderen Ton. Also klar, handwerklich finde ich, ist Jackie Brown auch super. Also ich habe da auch echt an sich nichts auszusetzen, aber das, was für mich neu war, also ich empfand, das war, also war für mich so der erste Quentin Tarantino-Film, wo ich dachte, ui, die 2 Stunden 40 hast du jetzt aber gemerkt. So, das war, hat sich schon sehr, sehr lang gezogen. Ich fand an sich, die Schauspieler waren auf jeden Fall super und auch super besetzt. Und das Problem, was ich, glaube ich, mit Jackie Brown so habe, ist, dass dadurch, dass es halt irgendwie basierend auf einem Buch ist von Elmer Leonard, ist es halt irgendwie so, also ich finde, man spürt, dass es nicht Originalmaterial von Tarantino ist. So, dass er halt diese Helden quasi von sich halt adaptiert hat, und für mich ist es halt dann irgendwie dadurch halt auch ein bisschen zäh, weil ich halt irgendwie jetzt nicht der große Western- oder Kriminalromanleser bin. So, das ist nicht mein Ding. Das ist einfach von vornherein nicht so. Und ich hatte das Gefühl, dass es, also an sich finde ich, ist es sehr, sehr clever, nach so einem Hype-Film wie Pulp Fiction erstmal was zu machen, was man selber sehr, sehr liebt, irgendwie so was zu adaptieren, was man irgendwie, was ein Teil von einem ist. Und was man irgendwie wahrscheinlich auch in der Jugend irgendwie sehr geliebt hat irgendwie, aber es ist halt einfach nicht mein Ding gewesen. Ja. Obwohl Pam Grier halt super ist. Die ist halt, also wenn eine Hauptdarstellerin da Bombe ist, dann ist es bei Pam Grier, die ist Hammer. Aber war halt irgendwie nicht so mein Ding. Bin aber auch nicht so, auch dieses ganze Exploitation-Ding ist auch überhaupt nicht mein Ding. Vielleicht, weiß nicht, habe ich da bisher die falschen Sachen gesehen. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ja. Stefan, was sagst du dazu? Wollen wir über Kill Bill vielleicht als Gesamtpaket reden? Also 1 und 2 gleich? Oder ja, können wir gerne machen. Ja. Ich habe den zweiten also schon nicht gesehen. Also. Nee. Aber, na gut. Ja, also ich fange ruhig an, ja. Also ich finde es jetzt ein bisschen schwierig über... Wie fandest du die Dialoge? Da haben sie jetzt angefangen, dass mich die Dialoge nicht gestört haben. Wozu ich auch noch komme, weil ich bei Inglourious Basterds und Django fand ich die Dialoge auch nicht schlimm. Also ich fand sie ja vorher auch nicht schlimm, aber da hat es mich... da fand ich sie halt wirklich gut. Und Kill Bill Teil 2 ist auch mein liebster Tarantino-Film. Der zweite? Ja, ja. Den ersten... Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ja, also der zweite, was mich bei dem ersten stört, ist, also es stört mich nicht unbedingt, aber da finde ich die Kampfszenen einfach nicht so geil, wie sie gemacht werden. Also das gegen diese Crazy 99, oder wie die heißen? 88. Ja, auf jeden Fall irgendwie sowas. Das war teilweise sah das ganz cool gedreht, wenn sie dann hinter dieser Schattenwand gegen die kämpft und so. Mhm. Da sind ganz coole Ideen dabei, aber im Grunde macht sie ja nichts anderes, als ihr Schwert die ganze Zeit so hin und her schwingen. Also da ist jetzt, also Martial Arts Technik ist da nichts Krasses dabei. Ja, das fand ich dann ermüdend irgendwann. Ich fand diese ganze Kampfszene an sich cool, aber auch ermüdend. Und so ist es im ganzen Film, also im ganzen ersten Film, dass es mich alles wieder nicht so umgehauen hat, wie es bei den vorigen war. Und was ich ja sagen will, ist, dass Kill Bill 2 dagegen mich einfach richtig umgehauen hat. Da gab es einfach so viele Szenen, die im Nachhinein ich als die besten von all seinen Filmen halte. Also der Dialog mit Bill am Ende ist einfach... Das ist geil. Das ist, glaube ich, so einer der besten Dialoge, die ich je gehört habe, wo wir dann wieder bei den Dialogen sind. Mhm. Da finde ich es richtig gut, wenn er da erzählt, dass seine Tochter da den Goldfisch zertreten hat. Mhm. Und auch der Kampf gegen die mit dem ein Auge. Ja. Das sind einfach... Das finde ich einfach viel besser, als wenn sie da jetzt gegen 100, gegen 88 Japaner kämpft. Also, das war irgendwie alles geerdeter und trotzdem noch völlig abgedrehter. Ja, genau, das wollte ich sagen. Ja, ich kann zu Kill Bill eigentlich wirklich nur sagen, ich habe den mal mit dir geschaut. Der erste war zu. Genau, weil du den empfohlen hast. Ich glaube, du hast den aber schon gekannt damals, ne? Ich wollte den. Ich habe den zweiten empfohlen, aber wir mussten ja den ersten dafür erstmal sehen. Und den zweiten haben wir nie gesehen. Ja, okay. Voll erfolgreich. Ja. Es ist nicht viel hängen geblieben, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen schade. Ich freue mich tatsächlich, den nochmal zu schauen, auch den zweiten, den noch offen zu haben, genauso wie Jackie Brown. Deswegen finde ich dieses Gespräch auch gerade ganz schön, weil ich weiß, ich werde mir die Filme jetzt demnächst alle nochmal rein. reinziehen. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht, werde ich damit vielleicht aber auch nicht warm, so ganz. Aber ich will nicht zu viel sagen, weil, wie gesagt, den zweiten Teil kenne ich ja auch nicht. Also ich wollte jetzt aber nochmal, also der erste ist trotzdem gut, wie alles mit Tarantino. Das muss man sagen, dass ich alles gut finde. Nur... Der darfst du aber auch nicht okay sagen, wenn du schon mal getan hast. Ja, aber die Dialoge finde ich alle okay. Aber insgesamt ist natürlich. Und das macht ja nur 90% des Films aus. Ja. Aber der Rest ist dafür dann sehr gut. Ich finde halt, also, ich finde Kill Bill Volume 2 auch deutlich besser, weil einfach der Umfang an Kampfszenen, der in Volume 2 drin ist, ja deutlich unter dem Level liegt, was in Volume 1 ist. Und weil halt wir die Dialoge wieder einfach viel mehr Raum einnehmen, deswegen finde ich Volume 2 auch deutlich besser. Und ich glaube, Volume 2 ist auch der Film von, wie gesagt, diesen neueren Tarantinos, den ich noch am meisten mag und der so in meine Top 3 noch irgendwie reinkommt. Es gab ja eigentlich von Tarantino den Plan, Kill Bill als einen Film zu veröffentlichen. Und ich glaube, wenn das passiert wäre, das hätte sein bester Film werden können, bin ich vollkommen ehrlich. Also, ich meine, Kill Bill Volume 1 dauert 2 Stunden, Kill Bill Volume 2 dauert 2 Stunden und die wurden ja released, der eine im Winter des Vorjahres und der nächste halt im Sommer des nächsten Jahres, nur zum halben Jahr Abstand. Und ich meine, wenn es einen so ein, vielleicht ein bisschen gekürzt, in so ein 3,5 Stunden Epos gewesen wäre von ihm, das wäre so verdammt krass gewesen und ich finde es so schade, dass die Produktionsstudios es einfach nicht irgendwie getraut haben. Das kannst du jetzt schnell zusammenschneiden. Ich glaube, so schnell geht das nicht. Ich muss noch einen Robin Supercut machen, ja, mit John zusammen. Und ich finde, dass die Musikauswahl von Ennio Morricone-Stücken in Volume 2 richtig, richtig, richtig gut ist. Mit vielleicht die beste Auswahl, die er jemals gemacht hat, was Ennio Morricone-Musik angeht. Mhm. Genauso bin ich voll bei dir. Das ganze Ende eigentlich von Volume 2, wo sie mit Bill da sitzt und wo sie die 5 Punkte Press-Dings, kannst du nicht mal Technik anwendet, da irgendwo das Herz explodiert nach so vielen Schritten. Und wo er dann da sitzt und sagt, du bist mein Lieblingsmensch, dann steht er so voll auf, so voll mit Stolz und dreht sich um und geht dann langsam. Das ist schon ziemlich geil, ja. Also ich finde Volume 2 deutlich besser als Volume 1. Ich finde, dass Volume 1 trotzdem ein guter Film ist. Und wie ich schon meinte, hätten sie es als einen Film released, wäre es ein Meisterwerk gewesen. Ich finde es total interessant, weil ich glaube, ich kenne echt nur Leute, die Volume 1 besser finden. Und ich glaube, also ich habe jetzt... Findest du Volume 1 besser? Ja. Also ich habe, das Interessante ist, wie gesagt, also ich musste sehr, sehr lange überlegen, welcher mein erster Tarantino war. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, weil ich glaube, es war halt, wie gesagt, Kill Bill 1 und 2 hintereinander. Einfach auch zu der Zeit, wo es halt auch mega gehypt wurde und irgendwie auch meine Eltern... Du meinst doch aber auch schon, dass du die Dialoge immer am besten findest in Tarantino. Ich weiß nicht, ich finde, er ist ein guter Autor, ja. Wow, jetzt gesagt. Ja, aber also. Ja, aber ich weiß es nicht. Also bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich beim ersten das Gesamtpaket irgendwie besser finde, weil ich hatte das Gefühl, dass der zweite Teil ist halt eher so ein bisschen dieses, wir müssen jetzt noch einen draufsetzen, dieses Bigger, Better, sonst was, so einfach wirklich. Und das war mir dann so ein bisschen zu viel. Das wirkte nicht ganz so wie ein gut geschnürtes Päckchen wie der erste Teil, so wo ich einfach. Aber es ist doch ich mochte da die Farben mehr, ich mochte die Anime-Sequenz total gerne. Ich finde, dass der zweite Kill Bill viel kleiner wirkt als der erste. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, viel kleiner. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, das Ding ist, ich hatte die beiden, wie gesagt, damals hintereinander geguckt und danach erstmal nie wieder bis gestern. Mhm. Und ich habe die gestern nochmal geguckt und war erstmal überrascht, dass ich mich komplett an alles, an jede Szene erinnern konnte. Mhm. So, das war wirklich einfach total im Hirn eingebrannt. Das fand ich ziemlich cool. Aber ich weiß nicht, irgendwie der erste, vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie tendenziell eher mag, wenn ich quasi in die Welt eintauche und nicht, wenn ich dann schon wieder rausgeschmissen werde. Mhm. Ist ja bei Herr der Ringe auch so, dass ich da primär dann auch lieber den zweiten Teil doch dreimal gucke, anstatt den letzten nochmal. Ich liebe die zwei Türme. Lieber Rohan. Sag generell nichts Schlechtes über Herr der Ringe. Du wirst von mir niemals irgendwas Schlechtes über Herr der Ringe hören. Sehr gut. Ich bin Hardcore-Fan. Keine Sorge. Dann ist ja nochmal gut. Nee, und beim ersten Film mochte ich, was ich zum Beispiel total interessant fand, das konnte ich mich auch sehr gut erinnern, als ich den das erste Mal gesehen habe. Wenn du halt quasi so wirklich gerade so in der Pubertät bist und wenn du zufällig weiblich bist, dann denkst du so, oh krass, Uma Thurman, was für ein interessantes Role Model. So, weil sie ist halt nicht sehr, sehr typisch. Sie ist halt, finde ich, eine interessante, dreidimensionale Figur. Und ich fand halt besonders interessant so diesen Dialog und auch diesen Kampf mit, wer war das? Lucy Liu? Nein, die andere, Vivica A. Fox, wo sie einfach auch so erstmal mega irgendwie sich erstmal irgendwie rumbetteln, dann kommt irgendwie das Kind und dann machen sie sich irgendwie Kaffee und es ist einfach so diese Dynamik zwischen den beiden. Das ist halt nicht irgendwie total dieses, wir machen jetzt hier voll den krassen Bitch-Fight, der irgendwie sexy aussieht, sondern das halt auch viel mehr nochmal reinspielt mit irgendwie dem Kind und irgendwie mit dem Schuld und irgendwie diese, wie sie versucht, irgendwie ihr so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen einzuhören, so nach dem Motto, oh, meine arme Tochter, schau, irgendwie so, willst du mich wirklich umbringen und dann irgendwie dann doch nicht. Und dass sie halt dann zum Ende sehr, sehr links spielt, so irgendwie mit der Pistole und der Cornflakes-Packung, das fand ich war halt einfach eine sehr, sehr interessante Dynamik. Und auch mit Lucy Liu, wo du halt auch irgendwie ihre Vorgeschichte in dieser Anime-Sequenz hast, das fand ich halt alles sehr interessant. Und irgendwie fand ich das alles viel, viel stimmiger als beim zweiten Teil. Aber ich glaube, dass es auch am besten gewesen wäre, so wie du auch gesagt hast, wenn es da zu einem also quasi so einen einzelnen Film mit dem besten quasi von beiden Filmen irgendwie geworden wäre. Irgendwie, aber ich glaube, da war es echt schwer, irgendwie irgendwie rauszufiltern, irgendwie welche Szenen nehmen wir jetzt, welche nicht. Also genau das. Hast du Deadpool gesehen? Ja. Ich meine, genau das, was ja quasi Deadpool gewesen wäre, wenn sie ihn chronologisch hätten laufen lassen, nämlich zu einer Hälfte romantische Komödie und zur anderen Hälfte hardcore brutal. Ja. Genau das ist ja mit Kill Bill passiert, quasi nur andersrum. Und ich glaube, wenn sie das abgemixt hätten, dann wäre das richtig gut geworden. Aber naja, was soll man machen? Ich finde es aber auch schon ganz gut. Also es ist ja schon, dass die stilistisch schon sehr unterschiedlich sind. Ja, eben. Deswegen, also es passt trotzdem sehr gut. Ich setze es, finde ich. Okay. Gut. Ich hätte jetzt auch noch vorher gesagt, wo du meinst, dann müsste man ihn kürzen. Hätte ich jetzt sogar gesagt, dass man die Anime-Sequenz rausschmeißt. Warum? Die ist voll toll. Ja, keine Ahnung. Hätte mich jetzt nicht so umgehauen. Da war doch gar nicht so viel Dialog. War die jetzt im zweiten oder im ersten? Im ersten. Achso. Das ist die Geschichte von Lucy Liu quasi. Okay. Ja. Aber gut, wenn die nicht drin gewesen wäre, hätte man von Lucy Liu nicht mehr so viel gehabt. Weiß man nicht, wer das ist, was das so. Ja, wo sie gezeigt wird, wie sie so eine Attentäterin wird.